Meine lieben Freunde, da sitzen wir also wieder zusammen. Muss euch ehrlich sagen, das freut mich sehr. Aber für die neuen Zuhörer muss ich mich wohl erst mal vorstellen. Old Shatterhand werde ich allgemein genannt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch Charlie zu mir sagen. So hat mich mein Blutsbruder Winnetou, der große Häuptling der Apachen, genannt. Über die Zeit mit ihm, dem edelsten aller roten Männer, habe ich euch ja schon vieles erzählt. Vieles, aber lange nicht alles. So möchte ich heute mit einer Episode beginnen, in der Winnetou ebenfalls eine Rolle spielt. Die Geschichte handelt von Old Surehand. Ihr wisst wohl, was der Name bedeutet. Sure heißt so viel wie sicher, also sichere Hand. Und tatsächlich war dieser Old Surehand einer der besten Schützen, die ich jemals kennengelernt habe. Das heißt, zu der Zeit, da meine Geschichte beginnt, kannte ich ihn noch nicht persönlich, aber ich hatte erfahren, dass er in die Gefangenschaft der Comanchen geraten war, die damals unter ihrem Häuptling Großer Donner wieder einmal auf dem Kriegspfad waren. Sie hatten ihr Lager am Blauen Wasser aufgeschlagen. Ich befand mich in Gesellschaft einiger Westmänner, darunter Webster, Hawley und ein alter Cowboy namens Cutter, der aber allgemein nur Old Webel genannt wurde. Ich war entschlossen, den Gefangenen Mr. Surehand zu befreien. Am liebsten hätte ich mich allein an diese Aufgabe gemacht, aber Old Webel ließ sich nicht abweisen, ich musste ihn mitnehmen. Er war nämlich den Comanchen entwischt, ohne Old Surehands Festnahme verhindern zu können. Jetzt wollte er diese Scharte wieder auswetzen. Nun hatten wir also die Lagerfeuer der Comanchen vor uns. Wir konnten über 150 Krieger zählen. Bei den Feuern ist kein Weißer zu sehen. Ob sie Old Surehand auf die Insel gebracht haben? Wahrscheinlich. Wie kommen wir da hinüber, ohne bemerkt zu werden? Zunächst muss ich wissen, was die roten Männer vorhaben. Wir werden uns jetzt trennen und sie belauschen. Hm. Seid vorsichtig, Old Webel. Aber Sir, habe ich bisher einen Fehler gemacht. Das nicht, aber jetzt geht es richtig los. Pass auf. Wir kehren hierher zurück. Hm. Wer zuerst ankommt, gibt dem anderen ein Zeichen. Gut. Hört ihr die Unken rufen? Könnt ihr sie nachahmen? Denke schon. Dann ruft ihr, sobald ihr wieder hier angekommen seid, viermal. Den zweiten und dritten Ruf schneller hintereinander als die anderen. Ist klar. Also, viel Glück. Es gab nur einen Weg, an das Lagerfeuer des Häuptlings heranzukommen, der mit mehreren älteren Kriegern zusammensaß und an der einen Feder des weißen Adlers kenntlich war, die er im Haar trug. Ich hatte mir vorgenommen, gerade dort meinen Lauscherposten zu beziehen. Allerdings war dieser Weg wohl der gefährlichste, den ich jemals beim Beschleichen zu gehen hatte. Ich musste nämlich vom Wasser her versuchen, in die Nähe des Häuptlings zu gelangen. Das Ufer war mit dichtem Schilf bewachsen. Diesen Umstand wollte ich ausnützen. Ich kroch weit genug vor, um mich entkleiden zu können, ohne gesehen zu werden. Dann schnitt ich so viel Schilf ab, dass ich mir davon einen recht natürlich aussehenden Busch über den Kopf stülpen konnte, durch den hindurch ich meine Beobachtungen anstellen konnte. Mit diesem Kopfputz, das Messer zwischen den Zähnen haltend, wartete und schwamm ich vorsichtig durch das Wasser. Das dauerte endlos lange. Als ich mein Ziel erreicht hatte, kam mir ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Uff! Die beiden Krieger sind zurückgekehrt, die das geflohene Bleichgesicht fangen sollen. Hier sind sie, großer Donner. Ich sehe euch ohne das Bleichgesicht zurückkommen. Ihr habt es also entkommen lassen. Ihr seid lahme Hunde, die man keiner Kräute nachsenden darf, weil sie zu flink für sie ist. Ihr werdet in die Zelte der alten Weiber zurückgeschickt, zu denen ihr gehört. Warum urteilst du, ehe du uns angehört hast, großer Donner? Schon einer Hündin! Du wagst es, deinen Häuptling anzuklagen! Ich werde dich machen lassen. Der große Donner möge bedenken, dass er vom ganzen Stamm gewählt wurde und nur so lange Häuptling sein kann, wie er durch Tapferkeit, Klugheit und Selbstbeherrschung beweist, dass er diese Würde verdient. So wird der große Donner hören, was ihr zu berichten habt, und dann entscheiden, ob ihr noch zu den Kriegern der Comanche zu zählen seid. Wir hatten die Spur des weißen Mannes gefunden und waren dabei, ihn ohne unsere Pferde zu beschleichen. Da traf uns plötzlich ein Schlag an den Kopf und wir fielen tot nieder. Als wir wieder lebendig wurden, waren wir gefesselt und an einen Baum festgebunden. Gefesselt und gebunden? Ohne euch gewehrt zu haben? Kann sich großer Donner gegen einen Feind wehren, den er nicht sieht? Noch dazu, wenn dieser Feind Old Shatterhand ist. Old Shatterhand. Ach, dieser bleiche Hund, der uns immer wieder entwischt ist. Er ist unser größter Feind. Und doch schenkt er uns das Leben, obwohl er uns töten konnte. Und wer war nun eigentlich das Bleichgesicht, das ihr gefangen zu uns zurückbringen solltet? Es gibt nur ein einziges Bleichgesicht, das so viele Jahre zählt, so weißes Haar besitzt und ein so kühner Reiter ist, um sein Pferd und sich unverletzt durch so viele feindliche Reiter zu bringen. Uff, uff. Du meinst Old Webbel? Ja. Ach, nun, wir werden ihn wiedersehen. Vielleicht schon morgen. Wie sollte das geschehen? Old Webbel wird bald kommen. Er kommt nicht. Old Webbel ist geflohen, um Hilfe zu holen, damit er unseren Gefangenen drüben auf der Insel befreien kann. Er kommt bestimmt zurück. Er hat 10 Männer gefunden, deren Anführer Old Shatterhand ist. Aber sie haben nicht die Absicht, uns zu überfallen. Woher will mein junger Bruder das wissen? Old Shatterhand hat uns überhaupt nicht nach dem Gefangenen gefragt. Und deshalb glaubst du, er weiß nichts von ihm? Er wird eurer Spur folgen und kann also jeden Augenblick hier sein. Nein. Er hat sein Wort gegeben, unsere Fährte nicht zu folgen. Und er hält sein Wort. Schweig! Willst du deinen Häuptling belehren? Es war 2 Raben, dem der Weiße sein Wort gegeben hat. Großer Donner möge den jungen Krieger 2 Raben sprechen lassen. Auf dem Kriegspfad ist alles wichtig und ein Zusammentreffen mit Old Shatterhand besonders. Wo man ihn sieht, da ist Winnetou, der Häuptling der Apachen, nicht fern. War er mit dabei? Er war nicht dabei. Auch nicht in der Nähe. Und Old Shatterhand gab sein Wort, euch nicht nachzuspüren? Mein alter Bruder sagt es. So ist das genauso viel wert, als wenn er die Pfeife des Schwurs dabei geraucht hätte. Oh, meine jungen Brüder können gehen. Wir wissen nun, was wir erfahren wollten. Ich wusste auch genug. Und da kam auch der verabredete Unkenruf von Old Webbel. Weil gerade jetzt die Aufmerksamkeit der Rothäute vom Wasser abgelenkt war, gelang es mir ohne Schwierigkeit, zu dem Alten zurückzukehren. Ich überraschte ihn mit der Bestätigung, dass Old Shatterhand tatsächlich auf der Insel gefangen gehalten würde.